Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Für Ludwig Wittgenstein, der am 26. April 1889 in Wien geboren wurde und am 29. April 1951 in Cambridge starb, war Norwegen das Land der Ruhe, der Zuflucht. Die erste Urlaubsreise 1913 brachte ihn auf die Idee, sich dort für einige Zeit niederzulassen, um an seinen philosophischen Theorien zu arbeiten und dem für ihn belastenden Universitätsleben zu entfliehen. Mehrere Reisen, die letzte kurz vor seinem Tod, folgten. Wichtige Teile seines Werkes entstanden in Norwegen, so die Grundzüge des berühmten Tractatus Logico-Philosophicus. Kai Buchholz hat aus Briefen, Tagebüchern und philosophischen Schriften Wittgensteins und ihm nahestehender Menschen ein Porträt des Philosophen zusammengestellt. Deutlich wird, dass es sich bei Wittgenstein nicht um ein verrücktes Genie handelt, wie es dem landläufigen Bild häufig noch entspricht, sondern um einen übersensiblen, zutiefst verunsicherten und zerrissenen Menschen, der unter seinem Extremverhalten mehr litt als seine Umwelt. Gerade die Briefe und Tagebuchaufzeichnungen aus Norwegen belegen dies eindrücklich. Für dieses Hörspiel mit dem Titel »Es ist eine herrliche Sonne hier und ein schlechter Mensch« wurde Kai Buchholz 1999 mit dem Frankfurter Hörspielpreis ausgezeichnet. Buchholz, geboren 1966 in Berlin, studierte Philosophie, Romanistik und Kunstgeschichte in Deutschland und Frankreich. Er ist promovierter und habilitierter Wissenschaftler und lehrt heute in Darmstadt. In seinem Buch »Sprachspiel und Semantik«, das 1998 erschien, befasste er sich mit Wittgensteins Sprachphilosophie. Das Hörspiel entstand vor 2 Jahrzehnten. Zu diesem Zeitpunkt konnten sich noch einige Landbewohner in Norwegen an Wittgenstein erinnern. Kai Buchholz hat diese Stimmen damals gesammelt. Heinz von Kramer übernahm die Regie. Sie hören Ernst Jacobi als Ludwig Wittgenstein und Philipp Schippmann als seinen Gefährten. Ja, es kommt ja jedes Jahr viele Touristen oder Leute, die sich für Wittgenstein interessiert. Und im Sommer haben wir ja fast jeden Tag Anfrage, wo er wohnt, was er hier gemacht hat und so weiter. Und das ist wohl die letzten Jahre, ist es mehr und mehr Leute kommen, der sich für Wittgenstein interessiert. So, wir haben jetzt entdeckt, dass Wittgenstein ist noch sehr wichtig für die Philosophie und dass er ein großer Philosoph war. Wenn er hier wohnte, dann hat keiner gewusst, dass er so tüchtig war. Und die hat er mehr angesehen als ein komischer Herr. Aber jetzt haben wir in Schulden auch jedes Jahr oder jedes zweite Jahr Konferenzen über Wittgenstein, seine Gedenke und Theorien, Thesen und sowas. Und das bringt auch Schulden auf die Weltkarte. Es ist eine herrliche Sonne hier und ein schlechter Mensch. Ludwig Wittgenstein in Norwegen von Kai Buchholz.